Ausländische Medien berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Marschall Kim Jong-un. Der Nachrichtenagentur Xinhua, der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix, die Internet-Homepage Huan Chu Wang von China, die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die russischen Nachrichtenwebsites Primorsky Reporter und WL.ru, der Radiosender für In- und Ausland und der Radiosender in 7 Nationalsprachen von Guinea und die Internet-Homepage des Nationalen Zuse-Ideologischen Komitees der Demokratischen Republik Kongo und die Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung brachten die Nachricht darüber, dass Marschall Kim Jong-un das neu gebaute Fischfanggerätekombinat der koreanischen Volksarmee besuchte. Die chinesischen Internet-Homepages Renmin Wang und Guoji Guangbo Wang und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung teilten mit, dass Kim Jong-un das Baumaterialienkombinat Cholima besichtigt hatte. Mit dieser Nachricht berichtete die Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea darüber, dass Kim Jong-un die Fischmehlfabrik der 810. Truppe der koreanischen Volksarmee besucht hatte. Die Massenmedien zeigten die Fotos von Kim Jong-un.